Ja, wir sprechen heute mal über ein Thema, was uns beschäftigen kann, wenn es soweit ist, wenn ein Problem eintritt oder eben auch, was eben vielleicht auch einfach nicht passiert, und zwar, dass einem das Autoglas kaputt geht. Ist ja eine Frage, wo geht man dann hin, was macht man dann? Es ist ja immer ein teurer Spaß in der Regel. Wenn man entsprechend versichert ist, vielleicht nicht. Du hast da Erfahrung mit und machst da häufiger was. Dir ist gerade das Glas gesprungen. Ja, mir ist das Glas gesprungen. Zwar mitten bei der Fahrt, nachts auf der Autobahn, hat es einen Knall gegeben und dann war so ein Stückchen raus aus meiner Scheibe, ein sehr kleines Stückchen. Aber dann hatte ich da so, wie man das ja dann auch im Radio immer hört, wie das auch in der Fachsprache heißt, einen Steinschlag. Und dann war die Scheibe an der Stelle kaputt, das ist richtig. Okay, also ich kenne das so. Bei mir ist es auch mal aufgetreten. Ich bin zu nah aufgefahren, das mache ich jetzt nicht mehr. Und hatte dann auch einen kleinen Steinschlag, allerdings nicht auf der Fahrerseite. Da dachte ich dann erstmal, es ist ja nicht so schlimm. War es dann auch nicht und ich konnte es auch selber befüllen. Also ich habe mir so ein Harz bestellt, das hat glaube ich 7 € gekostet. Da kommt dann so ein Stutzen drauf und das Harz wird dann irgendwie in die Scheibe eingeleitet durch Unterdruck mehrfach. Und nach ein paar Stunden kann man das Ganze dann einfach mit einem Tuch polieren und ist es ist dann nahezu weg. Wie Das hast du denn das hast du erlebt? selber gemacht? Das habe ich selber gemacht, ja. Ach, da hast du ja vielleicht doch mehr Ahnung als ich. Wie krass. Ja, cool. Na, was heißt Ahnung? Ich habe das gemacht, was da drin stand in der Anleitung und hatte das Glück, dass es funktioniert hat. Aber es gibt ja auch kompliziertere Brüche in der Scheibe. Es gibt ja, also das funktioniert ja nicht, wenn du jetzt zum Beispiel einen langen Riss hast oder so, dann kannst du ja eigentlich gar nichts mehr machen, außer die Scheibe tauschen. Genau. Hatte ich auch mal, hatte ich überlegt, wo ich hingehe. Es gab irgendwie, ich hatte da keine Zusatzversicherung, nur diese ganz normale Grundversicherung. Und ich hätte nach Süddeutschland fahren können. Da gab es einen Glaser, der hätte das für 400 € gemacht oder so. Es hat sich dann aber nicht mehr gelohnt, habe ich bleiben lassen. Okay, ja, interessant. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Tatsache, dass bei Autos Steinschläge auftreten können, eigentlich erst seit, ja, ich würde mal so sagen, so 15 Jahren bewusst. Und zwar seitdem man im Radio beispielsweise tagtäglich mit Werbung der Firma Carglass zugetextet wird. Also seitdem habe ich so den Eindruck, sind eigentlich Steinschläge das Schlimmste, was einem so im alltäglichen Leben passieren kann. Ja, das hört sich ganz so an, ne? Die Werbung kennt, glaube ich, jeder. Ja. Carglass repariert. Und Carglass tauscht aus. Warst du bei Carglass dann mit deinem Problem oder was hast du gemacht? Ja, aber da, ich bin da nicht hingefahren, weil ich das in der Werbung gehört habe, sondern aus einem anderen Grund. Also erstmal muss ich sagen, dadurch, dass dieses Problem Steinschläge ja so unglaublich präsent ist und man ja auch wirklich immer in der Werbung schon gesagt bekommt, wenn man danach noch zu schnell über einen Bahnübergang fährt zum Beispiel, ja, dann, also dann ist vorbei, dann reißt die ganze Scheibe. Also insofern war ich mir natürlich bewusst, das ist jetzt ein ernstzunehmendes Problem, dieser Steinschlag. Ich kann jetzt nicht einfach, so wie du das gemacht hast, einfach warten, bis da irgendwas aus dem Internet ankommt, das Auto bis dahin am besten gar nicht mehr benutzen und ja, am besten ein weiches Tuch drüber legen über das ganze Auto, damit das geschützt ist. Also das war mir erstmal bewusst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, also bei mir ist Carglass, würde ich mal sagen, so seit 15 Jahren präsent, seitdem die überall ihre Läden aufmachen und sie dauernd dafür bewerben. Ich weiß gar nicht, was man vorher gemacht hat. Was hätte man vorher gemacht, bevor es Ich Carglass glaube, gab? man hätte in einer ganz einfachen freien Werkstatt oder einer Fachwerkstatt Ja. die Scheibe getauscht. Ja. Man hätte, es war ja auch damals so, da waren ja die Scheiben in der Regel immer schon geklebt und das kann man halt, wenn man weiß, wie das geht, auch selbst lösen. Und es wird natürlich suggeriert, dass es unheimlich schwierig ist, eine Scheibe zu tauschen. Das ist teilweise auch wahr, aber dennoch, wenn es eben doch nur geklebt ist, dann kann man das eigentlich auch machen. Ich glaube, so der ganz übliche Weg war eben, dass man die Scheibe sich selbst ausgetauscht hat oder in die Fachwerkstatt oder eben in der freien Werkstatt gefahren ist. Und dann wurde von einem ausgemusterten Gebrauchtwagen daneben die Scheibe genommen und eingesetzt. Ja, wahrscheinlich war es genauso. Also, das ist ja bei den Scheiben, hast du ja gerade schon gesagt, mit dem Einkleben so, das wird ja heute eigentlich nur noch gemacht. Also, früher mit so einer Gummidichtung, die da rund um die Scheibe war und dann in das Chassis eingepasst wurde, das gibt es ja, würde ich sagen, seit wahrscheinlich schon seit 30 Jahren nicht mehr. Und ich habe mir mal ein Naja, Video also im Internet. das würde ich nicht sagen. Echt? Also das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es gibt so einen Mix aus Kleben und Gummischlauch. Und das unterscheidet sich natürlich auch von den Herstellern ein bisschen. Und bei den älteren Wagen, die noch ge eine geklebte Scheibe haben, gibt es auch das Problem, dass wir dann am Ende dastehen Und dieser Kleber löst sich, verfärbt sich, ne? Das ist so ein typisches Modellproblem, das tritt häufig auf. Ich würde eher sagen, dass heute alles geklebt wird. Ich habe mir nämlich ein Video angeguckt im Internet und diese Scheiben, die werden mit so einem besseren Silikonzeug einfach eingespritzt, am Rand so eine Wurst drauf gemacht und zack, draufgeklebt, fertig. Ich hätte gedacht, das ist so ein 14-Komponenten-Kleber, der unter Schutzatmosphäre bei einer ganz bestimmten Temperatur innerhalb von 2,5 Sekunden draufgeklebt werden muss, weil er sonst schon aushärtet. Nö, das ist so ein besseres Silikon, wird draufgeklebt, Stunde warten, fertig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das Echt ist krass einfach geworden. Naja, also ja, jedenfalls dadurch, dass mir natürlich durch die. Sanitärsilikon. Nee, Sikaflex heißt das Zeug. Das kann man sogar bestellen. Das kostet 10 € so eine Tube. Ist gar nicht so teuer. Ja. Also dadurch, dass mir natürlich bewusst war, so, du hast jetzt hier einen Steinschlag, ernstzunehmendes Problem, war mir klar, ich muss handeln. Und die Sache, mit der Carglass natürlich auch wirbt, ist, dass wenn man so einen Steinschlag sofort reparieren lässt und nicht erst zu schnell über den Bahnübergang fährt, dass man dann das kostenlos reparieren kann, beziehungsweise dass die Teilkaskoversicherung das dann bezahlt und man die Selbstbeteiligung nicht bezahlen braucht. Aha, und das gibt's nur bei Carglass, oder wie? Das gibt es also vor 15 Jahren, würde ich sagen, als Carglass aufkam, da zumindest glaube ich, das gab es das nur bei Carglass, beziehungsweise wurde nur von Carglass so beworben. Mittlerweile bewerben auch die Vertragswerkstätten damit, dass die eben Steinschläge auch so reparieren, ohne da die Selbstbeteiligung an die Versicherung, also ohne dass man die Selbstbeteiligung an die Versicherung bezahlen muss. Also scheint das mittlerweile einfach Branchenstandard zu sein und gar nichts mehr Besonderes. Aber ich würde sagen, dadurch, dass Carglass zumindest im Werbe, also bei der Werbung dann die ganz klare Marktmacht hat, ist das natürlich so eine Carglass-spezifische Sache, die wir von Carglass vor allen Dingen kennen. Ja, also auf die Idee, zu Carglass zu fahren, wäre ich ehrlich gesagt noch nie gekommen, weil ich ganz automatisch davon ausgegangen wäre, das wird da ein bisschen teurer sein. Ja, Oder es genau. hat keine Relevanz für mich irgendwie, ne? Ich hätte das eher immer selber gemacht oder ich wäre tatsächlich eine freie Werkstatt oder hätte mir selber eine Scheibe vom Schrott geholt und hätte mir ein oder zwei Videos angeschaut, wie man das einklebt und hätte das einfach mal gemacht. Das habe ich natürlich auch, da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, aber ich habe ja eine Teilkaskoversicherung und dann habe ich gedacht, okay, Scheibe ist an der Stelle kaputt. Jetzt, ich hab ehrlich gesagt, ich habe darauf gehofft, dass ich eine neue Scheibe kriege. Und zwar, es ist ja so, kennst du vielleicht auch bei deinem Auto, wenn die Scheibe schon ein bisschen älter ist, weil das Auto einfach ein bisschen älter ist, dann ist die schon so ein bisschen, naja, jetzt nicht zerkratzt, aber so, wenn man so ganz frische Wischblätter drauf hat und dann so ganz sauber wischt, dann sieht man an einigen Stellen so ein paar Spuren oder so, ne? Also so bei Ja, das Gegenlicht und scheint so so. ein bisschen blind zu sein, Ja. aber ich glaube, das ist einfach eine Verschmutzung, die man auch noch wegbekommt, wenn man wirklich mit Ammoniak richtig durchschrubbt. Ja, also ich habe Ich glaube, darauf das kriegt man gehofft. weg, aber du hast schon recht, natürlich es fühlt sich auch einfach besser an, mal eine schöne neue Ja, es Scheibe fühlt sich zu haben, besser an. Das vielleicht ist auch einfach neu genau. verklebt. Ja, genau. Deswegen habe ich eigentlich gehofft, so, jetzt habe ich meine Teilkaskoversicherung, jetzt werde ich eine neue, schöne Scheibe kriegen. Habe ich gesagt, so super. Und ich hab mir auch schon gedacht, ja, dann klebe ich die neue Feinstaubplakette noch ein Stückchen weiter in die Ecke rein, dass man die noch ein Stückchen weniger sieht. Habe ich mich schon richtig drauf gefreut, auf die neue Scheibe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann habe ich gemerkt, ach ja, ich habe ja Casco Select, das heißt, ich muss, wenn ich einen Schaden habe, bei meiner Versicherung anrufen und die sagen mir, wo ich hingehen muss. Dafür zahle ich glaube, im Jahr irgendwie 20% weniger oder so. Aber habe ich gedacht, ist ja in Ordnung. Ja, dann habe ich meiner Versicherung gesagt, ja, oh, habe ich gesagt, ganz starker Steinschlag hier, das ist fast durch. Der Stein steckt noch drin. Stimmte sogar, steckte wirklich noch so ein kleines Stückchen drin. Ja, meinte die, alles klar. Ist das eine Handbreit vom Rand entfernt? So, ich. Ja gut, also es kommt jetzt auf die Hände an, ne? Also es gibt ja auch sehr schmale Hände und dann sagt sie, okay, also ja. Ist das auf der Fahrerseite? Sag ich, ja, nee, das ist so, also auf der Beifahrerseite. Aber muss man natürlich auch durchgucken, ne? Meint sie, alles klar, dann können wir das wahrscheinlich so reparieren lassen. Wir haben eine Kooperation mit Carglass, fahren Sie einfach mal zu Carglass. Aha, dachte ich, ja super, ich kriege wohl keine neue Scheibe. Na gut, habe ich gedacht, fährst du zu Carglass? 15 Minuten später bekam ich einen Anruf von Carglass. Sag ich, ja, hallo, Sie haben hier irgendwie Schaden gemeldet. Wann können Sie denn? Sag ich, ach so, ja, ich dachte, ich kann da eigentlich vorbeikommen. Nein, wir machen jetzt sofort einen Termin. Haben Sie mir einen Termin gemacht? Sag ich, ja, aber wie ist denn das? Haben Sie denn dann auch eine neue Scheibe da? Nee, brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ist doch eine Handbreit entfernt, ne? Und nicht auf der Fahrerseite. Ja, nee, brauchen wir gar nicht, kein Problem. Dann bin ich heute zu Carglass gefahren. Und habe mir vorher nochmal überlegt, dass es eigentlich schon schön wäre, eine neue Scheibe zu bekommen. Und habe den Herrn bei Carglass nochmal darauf hingewiesen, dass das ja wirklich ein sehr, sehr tiefer Einschlag ist. Aber der meinte, nein, überhaupt kein Problem. Und dann sollte ich eine Viertelstunde, nee, oder ein bisschen länger, eine halbe Stunde irgendwie spazieren gehen. Und dann kam ich wieder und dann war das Ding repariert. Und wie sah es aus? Also es ist so, von innen würde ich sagen, wenn man da so gegenguckt, kann man noch so 30% davon erkennen. Also es ist nicht so, dass es ganz weg ist. Aber man kann, wenn man ganz genau, ganz nah rangeht, ganz genau hinguckt, sehen, dass da so eine Flüssigkeit reingespritzt worden ist. Man kann auch sehen, dass die sich da in dem Loch so ein bisschen verteilt hat. Und von außen kann man wesentlich weniger erkennen. Da muss man schon wissen, wo der ist, dass man das Ding überhaupt sieht. Es sieht auf jeden Fall besser aus. Aber, und das hat man mir bei Carglass natürlich mal ganz groß und breit erklärt, dass das vor allen Dingen eine sicherheitsrelevante Reparatur ist und nicht unbedingt eine schönheitsrelevante Reparatur. Aber natürlich wird damit geworben, dass nichts mehr da ist, dass die Scheibe wieder aussieht wie vorher. Ja, Das und ist natürlich vor allen Dingen klar, ne? sicherheitsrelevant. Ich Das habe mir natürlich Management macht vorher das im so. Internet schlau gemacht und es ist so, dass eben auch Carglass damit wirbt, dass die Windschutzscheibe ein sicherheitsrelevantes Bauteil im Fahrzeug ist. Denn laut Carglass trägt die Scheibe zu 30% zur allgemeinen Stabilität des Fahrzeugdaches bei. Das heißt, wenn man zum Beispiel mal einen Unfall baut und sich überschlägt oder so, dann ist es so, dass die Scheibe 30% der Stabilität des Daches ausmacht. Also wenn man die Scheibe nicht hätte, würde das Dach wesentlich schneller irgendwie einknicken und man könnte selber verletzt werden. Ja, damit wird geworben. Und das wusste ich auch nicht. Damit wirbt Carglass. Und wenn Carglass das sagt, dann ist das vielleicht sogar so, keine Ahnung, dass der Beifahrer-Airbag, der ist ja wesentlich größer als der Fahrer-Airbag, der Beifahrer-Airbag, weil der ja weiter von der Person weg ist als der Fahrer-Airbag, weil man als Fahrer ja das Lenkrad noch vor der Nase hat. Deswegen bläst er sich auch weiter auf und der muss auf jeden Fall gegen die Windschutzscheibe kommen und von der Windschutzscheibe gestützt werden. Ist das nicht der Fall, weil die Scheibe kaputt ist und der Airbag die Scheibe wegdrückt, dann kann es eben passieren, dass der Airbag irgendwie zu weit nach oben geht und nicht richtig die Beifahrerperson schützt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mir kaum vorstellen, dass so ein Harz, was ja nicht selber aus Glas ist, diese Stabilität wieder vollständig ersetzen kann. Also das fällt mir einfach schwer zu glauben, dass man so argumentieren kann und behaupten kann, ja, dadurch sind diese 30% wieder hergestellt. Und dass man natürlich suggeriert, es sei optisch wieder alles heile, wenn man dahin fährt, Ja. das finde ich auch erstmal überhaupt gar nicht in Ordnung. Aber gut, so ist es eben. So ist es eben gängige Praxis, dass man das so macht. Würdest du jetzt empfehlen, sich eine andere Versicherung zu suchen, woanders hinzufahren? Also ich glaube, wenn ich jetzt eine andere Versicherung gehabt hätte, also diese nicht mit dem 20% Casco Select Dings da Bums da, ich glaube, dann wäre ich vielleicht zu möglicherweise dadurch, dass ich seit Jahrzehnten von der Carglass-Werbung indoktriniert worden bin, vielleicht sogar zu Carglass gefahren und wäre genau das gleiche passiert. Oder ich wäre möglicherweise in eine andere Werkstatt gefahren. Aber ich glaube, die hätten letztendlich bei so einem Schaden wahrscheinlich genau das gleiche gemacht, nämlich auch irgendein Harz da reingekippt. Insofern glaube ich, dass ich da mit meiner Versicherung gar nicht so schlecht gelegen habe. Ich hätte jetzt natürlich sagen können, ich bestehe auf eine neue Scheibe und dann könnte ich mir vorstellen, dass meine Versicherung gesagt hat, alles klar. Dann kannst du die auch selber bezahlen, zumindest den Anteil, den die Reparatur nicht gekostet hat. Also hätte ich wahrscheinlich eine ganze Menge Geld drauflegen müssen, auch bei einer anderen Versicherung. Und ganz ehrlich, das wäre es mir jetzt auch nicht wert gewesen. Ich habe mal aus Spaß nachgefragt, was das gekostet hätte, wenn ich jetzt die ganze Scheibe oder was so eine ganze neue Scheibe gekostet hätte. Und er meinte, die würde so um die 500 bis 600 € kosten. Bei meinem Ja, Auto jetzt, ne? klar, das sind immer so die Preise, die genannt werden, ne? Je nachdem, wo man hinfährt. Die sind ja auch immer sehr hoch angesetzt und es gibt solche Preise, aber das muss nicht sein. Also in meinem Falle war es so, der Stein steckte nicht mehr in der Scheibe und es war wirklich am Ende nichts mehr zu sehen davon, also wirklich gar nichts. Das ist krass. Man hätte natürlich mit einer Lupe gucken können, hätte vielleicht irgendwelche Einschlüsse gesehen, aber vielleicht war es auch Glück. Jedenfalls, es war wirklich nichts mehr da und das war so ein, ja, so ein haselnussgroßer Einschluss, ne? So Ja. sternförmig ist es aufgesprungen. Da funktionierte das. Also, ja, tendenziell, was soll man überhaupt tun? Ja, wenn man sich die 7 € für so ein Mittel sparen will und vielleicht auch davon ausgehen möchte, dass das homogen hochwertige Harze sind, die da verwendet werden, ja, warum dann nicht dahin fahren? Auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass das Zeug, was die bei Carglass da reingekippt haben, dass das mehr als 7 € gekostet hat. Was Ja, mich das mit Sicherheit interessieren nicht, würde, ne? ist eben, es scheint ja, also ich glaube das jetzt einfach mal, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Windschutzscheibe wirklich ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist. Dann ist es natürlich so, dass es durchaus Sinn macht, so einen Steinschlag zu reparieren. Und wenn das tatsächlich möglich ist, das mit so einem Harz zu reparieren, was ja durchaus sein kann, dann ist es natürlich sehr empfehlenswert, das zu reparieren, weil gerade, ne, wie erwähnt, Beifahrer-Airbag ist ja schon eine wichtige Sache. Bringt ja nichts, wenn das Ding nicht richtig funktioniert. Dann macht es ja schon das Sinn, das zu reparieren. Jetzt ist für mich die Frage, ist das so, dass wenn man das selber mit so einem Harz macht, dass das in jedem Fall hundertprozentig gut ist? Oder kann es zum Beispiel sein, dass wenn man das selber macht und vielleicht nicht so ganz so viel Ahnung davon hat, dass dann hinterher vielleicht einigermaßen aussieht, aber nicht so gut hält, wie wenn das die von Carglass machen? Oder ist es letztendlich so, ist scheißegal, Hauptsache man klebt irgendeine Soße darüber, dass ein bisschen Oberflächenspannung da ist und fertig. Ich glaube, das kann man so ohne weiteres nicht beantworten. Und das ist auch mal eine Frage der Parteien und eine Frage dessen, welches Risiko geht man ein. Wenn ich zu Carglass gehe, weiß ich natürlich, so wie bei allen anderen Firmen, die das auch wieder in Ordnung bringen, dass sie drin Erfahrung haben und dass sie zumindest irgendwie TÜV-relevant auch sein müssen in dem, was sie tun, weil sonst könnte man es bleiben lassen. Das wäre eigentlich mal eine Und wenn interessante ich mir das Frage. selber Ob, bestelle. das wäre aber eine gute Frage. Eigentlich hätte man mal beim TÜV irgendwie, ja, oder beziehungsweise mal beim TÜV fragen müssen, wie ist denn das eigentlich? Ne? Ist das eigentlich relevant? Und die Es müssen muss ja. TÜV-relevant sein. Muss es sein. Ja. Erstmal Scheibe ist immer ein großes Thema. Jeder kleine Fleck, jedes kleine Loch, jeder Sprung ist Ja, ist TÜV-relevant. das so? Okay, alles klar. Also es ist nur eine Frage, ob es jetzt Fahrerseite, Beifahrerseite oder so weiter ist. Aber man ist schon mal ganz arm dran, wenn man da irgendeinen Riss hat. Dann kannst du es eigentlich vergessen. Kriegst du Ja. für gewöhnlich keinen TÜV damit. Befüllen kannst du solche Risse nicht. Jedenfalls nicht mit den handelsüblich erhältlichen Dingen. Ich weiß nicht, wie die das machen bei Rissen bei Carglass. Vermutlich muss man es dann wirklich austauschen. Vielleicht haben sie mittlerweile auch eine Methode, so längere Risse mit Harz zu füllen. Und wenn dann angeblich die Stabilität wiederhergestellt ist bei so einem kleinen Sprung, dann müsste das da ja auch gehen, wenn das so ein Zaubermittel ist. Was ich in Ru Ansonsten zu deiner Frage nochmal mit der Sicherheit. Natürlich sagt Carglass, dass es kein hochwertiges Mittel ist, wenn man es im Internet kauft. Und natürlich ist man auch der Gefahr ausgesetzt. Aber ich gehe das Risiko gern ein, um da nochmal Geld zu sparen, weil ich fahre jetzt auch nicht mehr so nah auf und passe eben auf, dass ich da keine weiteren Steinschläge mehr erhalte. Und ansonsten gehe ich einfach mal davon aus, dass es funktioniert, weil es sieht stabil aus und ich habe geguckt, was drin ist und das ist in anderen Sachen auch drin und ich glaube schon, dass man das, wenn man möchte, verantworten kann. Aber es ist natürlich jetzt kein Freibrief, um zu sagen, ja Leute, macht das alle selber, weil wenn ich schon so versichert bin, dann fahre ich natürlich dahin, um die Sicherheit zu gewährleisten. Was ich in Polen und, nee, stimmt gar nicht, Polen, in der Ukraine und Russland häufig gesehen habe, ist, dass viele ältere Autos Steinschläge hatten. Klar, wenn man ein Auto irgendwie seit 40 Jahren da durch die Gegend fährt, hat es natürlich die Chance, dass da irgendwie schon ein Steinschlag drin ist, höher als bei einem Neuwagen. Und was die alle gemacht haben, oder ganz viele gemacht haben, ist, die haben mit einem Glasschneider so einen kleinen Kreis um den Steinschlag rumgemacht. Und das soll davor schützen, dass sich der Riss ausbreitet. Das kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert. Das glaube ich auch. Gut, Die. dann habe ich ein Loch und dann wird es wieder gefüllt. Nee, die machen einfach gar nichts. Einfach mit dem Glasschneider einen Kreis drum und dann so lassen. Und Sinn und Zweck der Sache ist einfach, dass der Schnitt oder der kreisrunde, diese kleine kreisrunde Einkerbung um den Sprung herum, die Oberflächenspannung an der Stelle bricht und sich der Sprung nicht sternförmig noch weiter ausbreiten kann. Also ist Das es, glaube glaube ich, ich, das es funktioniert, schützt. aber wird da tatsächlich ein Stück aus der Scheibe rausgeschnitten oder wird das nur so Nee, wird angerissen? nur angeritzt, damit sich der nicht Ach weiter so, okay. ausbreitet. Ich glaube, das trägt natürlich nicht dazu bei, dass die hundertprozentige Stabilität der Scheibe wiederhergestellt wird, aber es schützt wahrscheinlich schon davor, dass sich der Riss weiter ausbreitet. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, dass man, ja, keine Ahnung, irgendwo im tiefsten Russland verschollen ist und die nächste Werkstatt sowieso weit weg ist oder es gar keine gibt und man ist noch darauf angewiesen, dass die Scheibe noch ein paar Tage hält, dann ist das vielleicht gar keine schlechte Idee. Genau, wäre ja hier vielleicht auch denkbar, solange man eben keinen TÜV macht oder keinen TÜV mehr machen möchte, kann man sich auch überlegen, ne? Gut, muss man auch drin erfahren sein oder sich ein entsprechendes zirkuläres Werkzeug holen, was das kann. Diamantschneider vielleicht. Ja. Das denke ich. Was ich noch interessant fand, ich habe heute bei Carglass gefragt, was wird denn jetzt meiner Versicherung in Rechnung gestellt für die Reparatur? Und das waren 104 Euro, die diese Reparatur kostete. Und das zahlt jetzt meine Versicherung, ohne dass ich die Selbstbeteiligung zahlen muss. Und wenn man das nachrechnet, ist es natürlich so, klar, eine neue Scheibe 500 bis 600 Euro, da hätte ich dann eine Selbstbeteiligung bezahlen müssen von 150 Euro. Das heißt, die Versicherung hätte zwischen 350 und 450 Euro bezahlen müssen und sie hätte den Schaden noch abwickeln müssen. Das heißt, ne, hätte sich einer hinsetzen müssen, die Rechnung annehmen, überweisen, hin oder her. Das ist ein gewisser Verwaltungsaufwand und so hat die Versicherung eben praktisch mit gar keinem Aufwand, in Anführungszeichen, nur 104 Euro bezahlt und ich bin ruhig. Also insofern ist es tatsächlich so, dass es wahrscheinlich für die Sicherung, Versicherung sich lohnt, diese Reparaturverfahren. Und ich mir halt auch vorstellen könnte, dass die Versicherungen das halt auch ganz gerne wollen, weil in der Zeit, wo man heute natürlich oder wo viele Leute sehr, sehr teure Autos haben und wirklich wegen jedem Scheiß ankommen und sagen, hier ist was kaputt, versuchen die natürlich auch irgendwie ein bisschen die Kosten niedrig zu halten. Gut, was kann man denn als Resümee jetzt abschließend sagen? Also wer keine entsprechende Versicherung hat, der kann es gerne selber versuchen, wenn er sich der Konsequenzen bewusst ist, die auftreten können, theoretisch, ne? Oberflächenspannung, 30-prozentige Sicherheit oder diese Airbag-Geschichte. Wobei, ich könnte mir vorstellen, und wer eine Teilkasko hat, der kann ruhig hinfahren, muss aber davon ausgehen, dass er möglicherweise noch was davon sieht. Ja, wobei ich sagen würde, bei diesen Verfahren zum Selbermachen, könnte ich mir vorstellen, dass es so ist, dass es da auch zugelassene Verfahren gibt, wo man, wenn man sich ganz genau an die Anweisung hält, eben dann auch ein Ergebnis hat, was durch den TÜV kommen würde. Wahrscheinlich so ähnlich wie mit Anhängerkupplung, die man einbaut, wo so eine TÜV-Bescheinigung beiliegt. Und ja, wenn man sich für so ein Produkt entscheidet, wo eben auch so eine Bescheinigung beiliegt oder ganz klar beschrieben ist. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es das gibt. Vielleicht bei teuren Produkten, teuren, die ein bisschen mehr kosten als deine 7,50 Euro. Vielleicht gibt es ja auch ein genormtes Verfahren für 15 Euro. Davon gehst du aus, aber das glaube ich nicht, weil der TÜV das nur optisch bewerten kann. Der kann die Stabilität nicht messen. Also wenn du dir ein empfohlenes Produkt kaufst und davon ausgehst, du siehst es nicht mehr, dann kommst du auch durch den TÜV, weil erstmal bemerkt es keiner. Und zweitens sieht es fachmännisch aus, wenn es bemerkt wird. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man das mit einem Normverfahren feststellen kann, weil du kannst auch die Anwendung nicht feststellen und du kannst überhaupt nicht mal nachvollziehen, ob derjenige das überhaupt so gemacht hat. Und wenn eine Bescheinigung beiliegt, dann kann ich mir die auch so ausdrucken, das Handschuhfach legen, wo drin steht, ich habe diese und jene Methode verwendet. Wir werden es verlinken. Also ich glaube nicht, dass es das gibt. Und dein Produkt in die Links mit reinpacken, dann kann sich das jeder mal selber angucken. Gut, dann machen wir das so. Alles klar, vielen Dank.